Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 4. November 1791. An deinem letzten Briefe erkenne ich wieder ganz den Alten, er bürgt mir für deine Wiederherstellung mehr als alle anderen Nachrichten. Schicke mir ja die Stanzen bald, ich freue mich kindisch darauf. Das Gefühl, dass du wieder mit Erfolg arbeiten kannst, wird dir neuen Mut geben, deine Laune verbessern und deine Existenz immer verschönern. Gegen deine Bearbeitung des griechischen Theaters habe ich nichts. Es ist ein Kampf mit der Sprache, mit den Schwierigkeiten der Versifikation, zuweilen mit der Ungenießbarkeit des Stoffs und so weiter, der für dich viel Anziehendes haben muss. Aber doch glaub ich, dass du zu dem, was eigentlich den Wert des griechischen Stils ausmacht, auf einem kürzeren Wege gelangen könntest. Öser ist jetzt so kränklich und verdrießlich, dass nicht viel mit ihm anzufangen ist. Indessen will ich versuchen, ob ich deinem Lottchen etwas Gutes verschaffen kann. Wenn du nur wieder anhaltend gesund bist, so wird sie sich gewiss auch erholen und eure Verbindung wird euch alsdann doppelt wert sein. Ich begreife, wie wohl es dir tut, ein solches liebevolles Wesen um dich zu haben. Mich verlangt zu wissen, wie du deine älteren Trauerspiele bearbeiten willst, ob du bloß am Detail oder auch am Plane die Verbesserungen vorgenommen hast. Die Thalia könnte freilich für dich einträglich und angenehm werden, wenn du immer Vorrat an Manuskript hättest. Rehberg ist eine gute Akquisition. Erhard, den ich nun auch persönlich kenne, ist zur Zeit noch etwas unreif, hat aber Anlagen. An gutem Willen soll es bei mir nicht fehlen, aber zur Ausarbeitung brauche ich gewaltig viel Zeit oder viel mehr, ehe ich nicht über irgendeinen Gegenstand von Materialien strotze, kann ich nichts schreiben und dadurch wird so wenig fertig. So wie ich anfange, finde ich Lücken und ehe diese ausgefüllt sind, kann ich nicht weiter schreiben. Gesund sind wir alle, Minna ist ausgegangen und das Kind nimmt sichtlich zu. Kunze ist jetzt bei uns, er grüßt wie M und D herzlich. D würde dich gern besuchen, wenn sie nur eine schickliche Gelegenheit fände. Nächstens mehr, ich bin heute unterbrochen worden und der Brief muss fort. Funk lässt sagen, du solltest ihm doch den deutschen Text zu den Noten, die er machen soll, schicken. Lebe wohl und grüße dein Weibchen, dein Körner.